Unsere Liebe ist am Boden, läuft langsam aus. Dreht noch näher im Runde, bis sie still steht. Und du, ich geh am Stock, will nie wieder schlafen. Solange du mich Nacht für Nacht in meinen Träumen besuchst. Jetzt lieg ich neben dir, wir haben uns alles gesagt, haben uns ausgesprochen, uns Luft gemacht. Ich fühl mich wie ausgekotzt, dir geht's nicht viel besser, da seh ich es in deinen Augen blitzen. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, weinst du etwa oder ist das der Regen, der von deiner Oberlippe perlt? Komm her, ich küss den Tropfen weg, probier ihn, ob er salzig schmeckt. Jetzt sitz ich hier und schreibe nur noch blinde Liebeslieder. Von Herzen, Schmerzen, Schmalz und sowas Tolles kommt nie wieder. Hätte ich nie gedacht, noch vor ein paar Tagen lagen wir uns Nacht für Nacht im Arm. Jetzt lieg ich neben dir, wir haben uns alles gesagt, haben uns ausgesprochen, uns Luft gemacht. Ich fühle mich wie ausgekotzt, dir geht's nicht viel besser, da seh ich es in deinen Augen glitzern. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, weinst du etwa oder ist das der Regen, der von deiner Oberlippe perlt? Komm her, ich küss den Tropfen weg, probier ihn, ob er salzig schmeckt. Weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, heulst du etwa oder ist das der Regen, der von deiner Oberlippe perlt? Komm her, ich küss den Tropfen weg, probier ihn, ob er salzig schmeckt.